Laternchen, Laternchen, Laternchen. Die Sonne, der Mond und die Sternchen, die leuchten hell und klar und rein, doch nicht wie deine Äugelein. Laternchen, Laternchen, Laternchen, die Sonne, der Mond und die Sternchen. Wenn ich in deine Augen schau, dann seh ich in des Himmels Blau. Nachts, wenn alles schläft und wenn der Mondschein liegt auf deinem Angesicht, dann sitz ich bei dir und mache dir ein kleines Liebesgedicht. Laternchen, Laternchen, Laternchen, die Sonne, der Mond und die Sternchen. Wenn alle Lichtlein gehen zu Ruh, dann machst auch du die Äuglein zu. Auch du, mein Laternchen, auch du. Auch du, mein Laternchen, auch du. Auch du.